Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0, am Mikrofon Ortrun Rüttgel. Alô, alô, boa noite, boa tarde aí no Brasil. Nós estamos aqui falando da Rádio Mama Terra, diretamente da Rádio Tide, um programa em português e alemão, Rádio Tide 96,0. Flávio Nascimento. Nochmal eine ganz herzliche Begrüßung, Ortrun Rüttgel am Mikrofon. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Ja, Flavio, mein Olá, Kollegen. Olá, tudo bem? Ha, ja, tudo bem. Mesmo com a neve lá fora? Ja, genau, es gibt ganz viel Schnee draußen und das ist natürlich neben unserem Gespräch, heute Studiogespräch, heute mit zwei Gästen zum Thema Malerei und dem Atelier 4, möchte ich natürlich erst einmal dich persönlich fragen, Flavio. Sie. Deine erste Emotionen und dein erstes Gefühl, das du hattest, als du Schnee gesehen hattest, gefühlt hattest, wie war das für dich? Para te falar a verdade, o Ortrun já não me surpreende mais. Nein. Não, não. Das hat dich nicht überrascht? Nein, nein. Warum nicht? Não sei. Eu só acho um pouco, para a época, muito cedo. Was? Sehr früh. Sehr früh? Für Schnee war es sehr früh. Ja, also meine ich. Für Dezember, in dieser Zeit schon Schnee. Ist das normal? Doch, das ist sehr normal. Also ich bin jetzt mal in Deutschland, in Hamburg geboren. Ja. Und für uns war das, also mindestens im November, wenn nicht sogar etwas früher, also Ende November ging es schon los. Da konnte man schon den Schnee riechen. Ah, okay. Para mim, a surpresa foi que realmente já essa época está nevando em Hamburgo. Para mim foi cedo. Okay. So, ich hatte gerade darüber gesprochen, dass es zwei Studiogäste gibt und nämlich zwei Künstler. Und zwar gibt es einen brasilianischen Künstler, das ist Gianni. Jean Viese. Und das ist Ingo. Und jetzt möchte ich gerne Ingo Lupchen. Lupchen. Und jetzt möchte ich gerne mal Jean fragen. Deine erste Erfahrung mit Schnee? Ah, meine erste Erfahrung. Vou falar em português. Sim, claro. Eu não lembro mais, tô brincando. Nem? É aquela coisa, para um brasileiro ver a neve é algo surpreendente, né? Algo que no Brasil geralmente não se vê, só no sul. Para mim foi interessante. É sempre uma... para um brasileiro que nunca viu neve, ver a neve pela primeira vez realmente é bastante interessante. É uma novidade, não é isso, Jean? É isso. Also Jean meinte, es sei schon eine ziemlich große Neuigkeit für ihn gewesen, aber er kann sich kaum noch so wirklich richtig daran erinnern, an seine ersten Erfahrungen mit Schnee. Ja, ich erinnere mich. Vor in Paris, uns 5 Jahre atrás. Also das erste Mal vor 5 Jahren in Paris. Genau. Das ist jetzt romantisch. Jetzt frage ich mal Ingo. Ja. Ingo, herzlich willkommen in der Sendung. Gerne. Erzähl deine ersten Erfahrungen mit Schnee. Oh, die sind ja, liegen ja sehr weit zurück. Ich habe ja auch schon ein Seniorenalter erreicht. Und in früheren Jahren weiß ich als Kind, dass wir sehr viel Schnee hatten teilweise und auch dass kalte Winter waren und wir sehr gut Schlittschuh laufen konnten. Und das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Denn später haben wir Eishockey gespielt oder spielen konnten und haben uns dann in Jugendjahren auch eigene Schlitten gebaut aus Metall, sogenannte Bobschlitten, die wir dann auch irgendwann zertrümmert haben, weil die Bäume zu eng standen natürlich. Das waren so die ersten Bewegabläufe, die wir gemacht haben und Erfahrungen natürlich dann auch. Wow, das ist klaro. Also kennst du noch diese Gleitschuhe? Ja, kenne ich auch noch. Gleitschuhe, das ist sowas ähnliches wie Skier, also ohne Skier, ohne Bretter. Da sind wir abgebrettert mit bei uns im Wald, in der Hake, richtig mit Skistöcken und dann ab die Post zwischen den Bäumen Slalom gelaufen. Also okay, wir haben viel zu erzählen über... Mit Sicherheit, ja. Mit Sicherheit. Ja, Flavio, wollen wir erstmal noch ein Lied einspielen, bevor wir dann unsere Studiogäste zum Thema Atelier 4 befragen? Sim, vamos então escutar mais uma música. Das ist eine Musik, die wir jetzt einspielen von Sergio Moreira Negro. Er kommt aus Mato Grosso do Sul. Negro é o olhar da minha mãe. Na manhã de algum abril, sob sol abrasador. Negra é a pele que me veste, é o calor que me reverte a lugar onde vivi. Negro é lajedo reluzente, como aqueles ao poente, lá no rio Mucuri. Ainda que eu não soubesse, aprendi a tua prece e não esqueço de ti. Eu sou filho do teu leite e espero que me aceite na cor em que me acolhi. Aquarela sob a chuva, misturando as dores. O mundo é tão volúvel e a gente tão solúvel. Aquarela sob a chuva, misturando as dores. Só você me faz feliz, e isso destino quem quis. Só você me faz feliz, e isso destino quem quis. Você me faz mudar de cor, esquecer a minha dor, misturar as tintas todas, paleta de pintor. Misturar as tintas todas, paleta de pintor. Oh, muda de cor, mas vai do ódio ao amor num segundo. Percebe as cores do mundo mudando ao seu redor, o mundo mudando as cores. O mundo é tão volúvel e a gente tão solúvel, aquarela sob a chuva misturando as dores. O mundo é tão volúvel e a gente tão solúvel, aquarela sob a chuva misturando as dores. Só você me faz feliz, e isso destino quem quis. Só você me faz feliz, e isso destino quem quis. Você me faz mudar de cor, esquecer a minha dor, misturar as tintas todas, palheta de pintor. Misturar as tintas todas, palheta de pintor. Misturar as tintas todas, palheta de pintor. Misturar as tintas todas, palheta de pintor. Isso destino quem quis. Só você me faz feliz. Isso destino quem quis. Você me faz mudar de cor, esquecer a minha dor, misturar as tintas todas, palheta de pintor. Misturar as tintas todas, palheta de pintor. Misturar as tintas todas, palheta de pintor. Misturar as tintas todas, palheta de pintor. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0 am Mikrofon Ortrun Gutke. Und das Stück, was wir eben gehört haben, war von Sergio Moreira Negro und das hieß Chameleon. E aqui é a Rádio Mama Terra, diretamente da Rádio Tide 96.0. E acabamos de escutar a música Camaleão. Ist eigentlich sehr, sehr, sehr passend, das vom Text her, nämlich alle Sim. Farben miteinander mischen. Sie misturar as cores todas. Todas. Und unser heutiges Thema ist das Atelier 4. Das ist ein Atelier am Rödingsmarkt. Aber Flavio, nicht aber, und Flavio, du gehörst auch zu dieser Ateliergemeinschaft. Sim. Sim. Und wer kann es nicht besser beschreiben als du? Was das Atelier 4 ist. Bem, como você falou, é um grupo, nós somos quatro, estão aqui dois colegas, né? O Jean e o... Alô. Isso mesmo. E o Ingo. E nós somos quatro artistas, quatro pessoas que têm o prazer de trabalhar, de pintar, de ser criativo, né? E o ateliê se chama Atelier 4 e é um projeto que nós estamos iniciando agora. Ja, also das Atelier 4 liegt am Rödingsmarkt und das ist eine Initiative von vier Künstlern, die dort gemeinsam dieses Atelier unterhalten. Isso. Und es ist sehr, sehr neu. Isso, é bem, tá bem recente, bem recente. Começamos em setembro. Also das hat erst im September angefangen. Und unsere beiden Studiogäste, sie verfolgen unser Gespräch schon ganz genau. Und Flavio, ich glaube, das ist gut, wenn du die erste Frage an wen auch immer stellst. Ja, bem, como eu já falei, o Jean faz parte do nosso grupo, né? E Jean pode também falar alguma coisa a respeito do trabalho dele e também da experiência que ele está tendo lá no Ateliê FIA, né, Jean? Sim, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite ao do Flávio e da rádio, e falar que eu sou apaixonado por arte e que o projeto vai ser, assim, para mim, algo que eu espero que seja, vai ser algo que realmente venha acrescentar na minha carreira, como o estudo que estou estudando também, comunicação, design, e agora no ramo de fotografia, estou aproveitando tudo para aprender mesmo, e todas as oportunidades que eu estou tendo. É isso mesmo. Ingo é também nosso colega. Entschuldigung, mal ganz kurz. Wollen wir mal kurz eine Übersetzung machen, was Jean gesagt hat? Ja, können wir sagen. Okay, also erstmal hat sich Jean bedankt, dass er hier im Studio sein kann und über das Mikrofon sprechen kann, über das Atelier 4. Und es gefällt ihm sehr gut, in diesem Atelier zu arbeiten, denn es ist auch ein Ausdruck oder eine Weiterführung von dem. Er studiert Kommunikation und Design und macht so seine Lebenserfahrung und Erfahrung mit dem Studium und ist gerade spezialisiert auf Fotografie. Und das haben wir gerade schon in einem Blitzgewitter hier gemerkt im Studio und ist ganz begeistert. Ja. Und Ingo, jetzt kommen wir zu dir. Ja. Erzähl, was hat dich in das Atelier 4 geführt? Ja, das war auf Initiative von Flavio, der uns da in die richtige Richtung gebracht hat, der das entdeckt hat. Und wir dann gemeinsam beschlossen haben, das machen wir. Wir hatten im letzten Jahr eine Vernissage gehabt bei Flavio in seinem Büro, was sehr gut ankam. Und da haben wir uns kennengelernt und zusammengefunden und haben beschlossen, wenn wir etwas finden, was uns anregt und was uns dann auch weiterbringen kann, dann machen wir das einfach. Und so haben wir den Entschluss gefasst, diesen abgewrackten Laden, den wir da übernommen haben, zu renovieren auf eigene Kosten, und mit unseren eigenen Kräften haben wir alles entsorgt und alles neu wieder gestaltet, sodass wir jetzt jeder einen sehr schönen und wunderbaren Atelierplatz haben und wo wir uns wirklich kreativ ausarbeiten können und das auch richtig gestalten können, so wie wir uns das vorstellen. Auch ich sage nochmal danke, dass wir hier uns vorstellen dürfen. Gerne. Yeah, então foi o que o Ingo falou a respeito do ateliê, que foi uma iniciativa minha, né? E que nós encontramos o local certo, né? Depois de um tempo procurando, encontramos o local certo. E essa ideia surgiu depois que nós fizemos uma exposição coletiva também, lá na Escola Idioma, no antigo prédio da Escola Idioma. E a partir daí surgiu a ideia de fazermos, então, nos juntarmos nesse projeto e fazermos um ateliê coletivo, né? E no caso surgiu aí depois de muito trabalho com reforma, né? Trabalhando, pintando parede e tudo mais, agora estamos pintando os quadros. Genau, zuerst habt ihr die Wände weiß gemalt und jetzt sitzt ihr da schön gemeinsam und malt eure Bilder. Isso. Ja, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0, am Mikrofon Ortrun Gutke. Aqui é Rádio Mama Terra, diretamente da Rádio Tide 96,0 de Hamburgo, Flávio Nascimento. Und jetzt spielen wir mal ein Stück von Milton Nascimento ein, und das heißt Portal do da Cor. Portal da Cor. Terra, água, fogo e ar. Aqui é a Rádio Mama Terra, diretamente da Rádio Tide 96,0. Acabamos de escutar Milton Nascimento com o Portal da Cor. Ja, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96,0. Wir hörten gerade Milton Nascimento. Und zu Gast heute im Studio, oder unser heutiges Thema, ist das Atelier 4 am Rödingsmarkt. Und in der ersten Runde haben sich Jean und Ingo bereits vorgestellt, natürlich du auch, Flavio. Jetzt gehen wir mal in die zweite Runde. Meine Frage ist, wie hat eure künstlerischen Arbeiten, eure Idee überhaupt künstlerisch zu arbeiten in Bezug auf Malerei angefangen und welche Erfahrungen habt ihr so im Laufe der Zeit gemacht? Flavio, fang doch mal an. Bem, o Arthur está perguntando quando começamos com nossa atividade de artista, de pintor, e também com a fonte, né, e a experiência que nós temos. Posso responder? Sim, claro. Sim. Começa. Bem, comigo começou, eu sempre conto essa história, foi um acaso. Né? Tu estufa, Carlos. Isso. Eu estava fazendo compras no supermercado. Okay. E no dia... Nesse dia havia promoções, o supermercado estava vendendo telas e pincéis e tintas e tudo mais. Das war wirklich ein großer Zufall. Flavio war in einem Supermarkt und da gab es gerade im Sonderangebot also Leinwände, Pinsel und Farbe. Und ja, das war. Não, Sonderangebot não. Estavam vendendo. Ach so, okay, Angebot, okay. Porque eu nunca tinha visto esse tipo de material ser vendido no supermercado. Então eu fiquei surpreendido e resolvi comprar então algumas telas, pincéis e tintas, né? E comecei então a pintar. Isso foi em 2008. Ah, das ist ja faszinierend. 2008. Ja. Rent. Ja, 2008. Bin ich angefangen, ja. Und hast weitergemacht, jeden Tag? Ja, bis jetzt. Ja, geht weiter, ja. Ja. Então, essa é a minha experiência na pintura, que é bem recente, né? Não tenho nenhuma formação de artista, não estudei, né? Tudo que eu faço é através do... Lógico, do meu desejo, do prazer e principalmente pelo sentimento, né? Und Jean. Oi. Ja, wie hast du angefangen und was sind deine Erfahrungen so? Então, eu sempre me interessei muito por imagem. Comecei com ilustração, gostava de ilustrar desde pequeno. E sempre com meu papel, minhas canetas. Até eu começar com a tinta demorou muito tempo. Isso é bem recente. Eu acho que com a tinta eu comecei há 5 anos atrás. Mas eu comecei mesmo com ilustração. E até hoje me interesso muito por lápis de cor, canetinha, essas coisas. Que eu tenho mais facilidade. Ja, Jean hat mit Zeichnung, né? Zeichnung angefangen. Also Ilustration, auch Bleistift. Ja. Wann ungefähr, welche Alter warst du denn? Sieben. Com 7 anos eu já estava desenhando vestidos e tudo. Ah, e a Jean também trabalha muito com desenhos, com moda. Pop art, eu me interesso muito. Pop também. Quando eu vi os primeiros trabalhos do Jean, fiquei assim, você impressionado. Onde? Muito bom, vocês são sehr gut. Né? Obrigado. Sim, claro. Also, das heißt, mit anderen Worten, er hat schon sehr früh angefangen mit Zeichnung und hat also überall, wo Papier war und immer ein Zeichenblock dabei oder ein Notizbuch dabei. So bist du durch dein Leben gegangen und hast alle deine Lebenserfahrungen auf Papier gebracht. Ungefähr. Isso. Also genau so. Und jetzt kommt Ingo. Wie hat es bei dir angefangen und deine Erfahrungen? Ja, ich habe in Jugendjahren in der Schule angefangen mit normalen Malstiften und mit Tusche, wie man das in der Zeit gemacht hat. Und habe so dann auch ein paar Bücher so ein bisschen bemalt, aber das war einfach, was man in der Schule eben halt so geleistet hat. Und dann ist das dann im Laufe der Jahre oder sagen wir Jahrzehnte ist das dann ganz ins Hintertreffen wieder gekommen. Da kam Beruf und Ähnliches wieder in den Vordergrund. Und jetzt eigentlich, nachdem ich im Ruhestand bin, bin ich dann aktiv wieder eingestiegen und zwar zu Beginn in der Volkshochschule. Habe ich viele Kurse gemacht und auch mit verschiedenen Materialien, das heißt mit Kohlezeichnung, mit Gouachefarben, mit Aquarellfarben, mit Acryl, habe dann zwischendurch nochmal Workshops gemacht bei gewissen Künstlern und da mich ein bisschen weitergebildet, um auch mal die Technik herauszubekommen, was man eigentlich gerne machen möchte, welche Richtung man gerne gehen möchte. Und das hat sich jetzt so allmählich langsam herauskristallisiert. Da kommen wir gleich drauf. Flavio, die Übersetzung bitte mal. Assim, o Ingo começou também com um pouco mais cedo, né, com pinturas, com desenhos e tudo mais. Né, vou fazer um pouco um resumo do que ele falou. Sim, claro. Né, e depois ele começou a se estudar, fazer cursos de formação na Volkshochschule, né, sempre com a experiência de pintura, somente na pintura, né? Nur mit Malerei, né? Ja, Skizzen, né? Auch desenhos também. Ja, ja. Então, com Malerei, com pintura e também desenhos, né? Uhum. E tudo isso junto com o prazer, né? Lógico, com, né, do Mitgefühl, né? Com né, sentimento e tudo mais. E que é um trabalho que ele faz agora, depois de estar aposentado, se tornou um trabalho mais intensivo, né, na vida dele. Mais ou menos isso. Posso mandar um beijo? Sim, mande um beijo para quem você quiser. Para o meu amigo Lucas, que está escutando a gente em Colônia. Então aí o Jean está mandando um beijo aí para você, Lucas. Lucas, um beijo. Das ist wunderbar. Jean meinte gerade, kann ich mal eben einen Kuss verschicken an meinen Freund in Köln. Klar, das ist bei Radio Mamatera durchaus möglich. Então eu vou aproveitar, vou mandar um abraço também para um amigo meu lá no Brasil e para o meu irmão que estão nos escutando, meu amigo André Almeida e meu irmão Miguel Ângelo. Ah, also du, Flavio, du grüßt deinen Freund. Já chegou a hora, né? Und deinen Bruder. Und jetzt gehen wir gleich weiter in der Runde. Möchtest du auch noch jemanden grüßen? Ich weiß im Moment nicht, wer zuhört, aber trotzdem alle möchte ich grüßen, die jetzt am Radio sitzen und uns mithören. Ja, und wer direkt am Radio sitzt, okay, der lässt es an. Wer jetzt umsteigt von Auto auf zu Hause, der kann auch www.tidenet.de einschalten und dann könnt ihr Livestream hören. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0 am Mikrofon Ortrun Gutke. Und jetzt spielen wir nochmal ein Stück ein von Sergio Moreira Negro und zwar Sergio Moreira Negro.